Ach, die Menschen sind abgefallen vom Glauben, dass unser Wirtschaftssystem jemals noch Wohlstand für alle produzieren könnte. Und ich liege sicher nicht falsch, wenn ich annehme, dass auch bei Ihnen der Zweifel schon gesät ist. Deswegen möchte ich Sie auffordern, in sich zu gehen und gemeinsam mit mir zum rechten Glauben zurückzufinden. Lasset uns beten. Unser Markt, der du bist im Wachstum, geheiligt werde die Rendite. Dein Reichtum komme wie Luxemburg, also auch auf den Cayman Islands. Meine Bonuszahlung geschehe im Aufschwung, also auch in der Krise. Unser tägliches Plus gib uns heute und führe uns in Versuchung mit den Erlösen an den Börsen. Denn dein ist der Reichtum und die Kaufkraft und die Begehrlichkeit in Ewigkeit. Euro. Komport Nummer 288, Trombi. Hallo und herzlich willkommen zum 288. Komport, den ich am heutigen kühlen, inzwischen sogar ein bisschen blauhimmeligen, aber nicht kalten und schon gar nicht regnerischen Freitag, dem 21. Oktober 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 12, 19. Jawohl. Und heute gibt es wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, inklusive wieder der dicken, fetten Wanze in Teil 1. Alles, was nicht da reingepasst hat, in Teil 2, inklusive Libyen-Meldungen. Und in Teil 3, Tech, Space, Mafia, inklusive einer Trombi-Meldung und was es damit auf sich hat. Das Übliche quasi. Und was ihr hier hören könnt, wenn ihr jetzt einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke mit Mafia, LHC, Fanboy, ganz viel Fanboy, Space-Meldungen, derer 2, einer Trombi-Meldung und mehr. 7 Grad, partly sunnige und vor allen Dingen im Edge befindliche nippige Greetings. Die 7 Grad, Windchillen 6, Comfort Level 5 und der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 19 km/h aus Southwest. So richtig sunny finde ich das nicht, auch nicht Party, aber nur gut. Vielleicht bin ich auch einfach nur an der falschen Stelle. So, dann hätten wir da. Was hätten wir denn da? Scroll, scroll. Erstmal eine Mafia-Meldung. Pirafe, weil nämlich einer der Pirate Bay-Macher, nämlich... wie heißt es? Wartholm mit Vornamen. Ist ja auch egal. Der ist jedenfalls jetzt hochoffiziell verurteilt worden. Und zwar, weil der nicht gefunden werden konnte für die aktuell laufende Version von Berufung, Revision oder was weiß ich, wie das Rechtsmittel da dann noch so heißen könnte. Der ist einfach irgendwie nicht aufgetaucht und auch sein Anwalt konnte ihn nicht ausfindig machen. Und dann... ist nicht wie beantragt das Verfahren entsprechend getrennt und irgendwann später weitergeführt worden, sondern er ist verurteilt worden. Und zwar zu einem Jahr Knast und seinem Anteil von 30 Millionen Kronen. Und das ist dann wohl auch schon das finale Urteil. Finaler wird es da nicht mehr. Ups. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Dann auch vom letzten Freitag. CMS meldet 5 durch FB delivered, 4,5 durch FB recorded. Also die haben mal wieder neue Meldungen, was sie denn an Kollisionsmengen in ihrem Experiment theoretisch hatten und was davon sie denn alles aufgenommen haben. Und also 5 durch FB ist das fünffache Jahresziel, was eigentlich bis Jahresende hätte erreicht werden sollen. Inzwischen hat auch schon LHCB sich gemeldet und verkündet, übrigens, wir haben 1 durch FB, was das Jahresziel für die großen Experimente war. Dadurch, dass LHCB ja mit niedrigeren Kollisionsraten arbeitet, war eigentlich nie geplant, dass die irgendwie so ein hohes Ziel erreichen könnten. Aber hey, die Kollisionsraten... und Anzahl Physiktage waren irgendwie viel mehr als ursprünglich vermutet. Und von daher spielen sie jetzt auch schon die ganze Zeit irgendwie mit unsqueezten Beams rum und 25 Nanosekunden Paketen und was nicht alles. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt noch irgendwie Physik wieder machen wollen, bevor sie dann zu den Ionen rüber wechseln. Und irgendwo ist mir schon begegnet, dass sie auch mal irgendwie laut drüber nachdächten, mal Protonen und Ionen miteinander kollidieren zu lassen. Also einen Beam das eine und einen Beam das andere. Keine Ahnung, ob das so ohne weiteres geht. Aber sie hoffen sich da auch noch irgendwie interessante Erkenntnisse von. So frei nach dem Motto, das hat auch noch nie einer gemacht. Ja, schön. Dann, auch vom letzten Freitag gab es dann noch die Meldung, Buzz würde eingestellt. Also Google hat da irgendwie groß reinemachen verkündet. Google Labs wird irgendwie ja beseitigt. Und Google Buzz soll dann bei der Gelegenheit auch abgeschaltet werden. Was jetzt auch schon angekündigt wurde, dass am Google Reader irgendwie größere Änderungen kommen sollen. Ich hoffe mal, sie machen nichts kaputt, was ich als Feature bisher benutze. Aber ja, also Google Buzz, ne, das hätte mal ein Social Network werden sollen. Ding sah aus wie Twitter. Hatte nur den kleinen Haken, dass es sich irgendwie an dem internen Mailadressbuch bedient hat. Und damit plötzlich Leute zu Freunden erklärt hat, mit denen man eigentlich nur mal gemailt hat. Huch. Und die Listen dann auch nicht irgendwie vorher bestätigt werden mussten. Also da hat Google ungefähr alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnten in Sachen Datenschutz. Also ja, wird jedenfalls abgeschaltet. So, dann hatte ich ja, letzte Woche muss das gewesen sein, dass bei der US Air Force irgendwie ein Virusvieh drin war, was immer wieder kam, wenn sie es rausgeholt haben. Da hatte Fefe jetzt irgendwo ausgegraben, das Vieh wäre auf der Suche nach Login-Daten für Facebook-Spiele gewesen. Also auch noch nicht mal was irgendwie es auf die Kisten explizit abgesehen hatte, auf denen es rumlief. Nämlich die Rechner, von denen aus Drohnen gesteuert werden. Huch. Also ja, die Air Force ist irgendwie nicht sicher gewesen. Weil eigentlich würde man ganz blöd meinen, dass so ein System niemals, nie irgendeinen Kontakt mit irgendeinem System aufnehmen kann, auf dem irgendwas Facebookiges stattfinden könnte. Und auch nie irgendwie was da reinkommen sollen könnte. Also da müssen mehrere Instanzen von Sicherheit versagt haben. Oder eine Instanz, die dafür umso beschissener war. Aber ja, die ist am Samstag gewesen. So, Fanboy-Ecken. Na, letzten Freitag ist das iPhone 4S auf den Markt gekommen. Und schon am Samstag gab es dann die ersten iPhone 5 Gerüchte. Weil CNET hat sich dann aus dem Arsch gezogen. Ja, Quellen haben uns berichtet, dass nächstes Jahr ein völlig umdesigntes iPhone auf den Markt käme. Und das wäre auch das letzte iPhone, an dem Steve noch direkt mitgearbeitet hätte. Am 4S hätte er dafür nicht so mitgearbeitet, weil seine Zeit halt beschränkt gewesen sei. Blablabla, blablabla. Und also die bescheuerten Gerüchterstatter fangen jetzt schon an, über das nächste iPhone Gerüchte zu verbreiten. Die auf ungefähr gar nichts basieren. Außer irgendwelche Leute behaupten irgendwas. Da verspüre ich auch das dringende Bedürfnis, den Gerüchterstatter nochmal ins Gesicht zu treten. Weil ich hatte mir jetzt eigentlich erhofft, dass jetzt, wo es 4S auf den Markt gekommen ist, gerade erst, vielleicht auch einfach mal ein paar Wochen Ruhe wären. Aber nein. Außerdem sind die Hüllen, die da rumgeschwirrt sind, ja nun offensichtlicher Blödfug gewesen. Weil ich glaube mal nicht, dass ein Produkt, was noch nicht auf den Markt kommt, schon irgendwo auch nur als Designdokument rausrutscht. Bei Apple, so blöd sind die nicht. Na, also, ja, da gibt es jetzt irgendwie zwei Quellen. First a research note from analyst blah. That Steve Jobs was intimately involved with the next iPhone from concept to final design. Und außerdem hätten sie noch irgendeine eine Quelle. Dass da ein Redesign käme. Wo dann die Gerüchterstatter auch alle wieder meinen, ja, und das wird dann auch ein viel größerer Bildschirm. Na, also das ganze Gelaber, was sie alles für das mutmaßliche iPhone 5 schon erwartet hatten, was dann alles beim 4S irgendwie nicht kam, wo sie dann alle ganz schlimm enttäuscht waren. So schlimm enttäuscht, dass 1 Million Vorbestellungen, 4 Millionen verkaufte innerhalb von 3 Tagen. Na, also total schlimm. Ist ja nur das bestverkaufteste iPhone aller Zeiten. Hat das iPhone 4 nochmal geschlagen, aber hey, also niemand wollte das haben, weil alle haben drauf gehofft. Ach nein, das lag jetzt daran, dass Steve gestorben ist. Ja, ja. Ah, Bullshit. Ist hier am Sonntag mir in die Finger gefallen. Genau, dann gab es die Abzahlen. Apple Today announced that opening weekend sales of iPhone 4S topped 4 Millionen Units. Also mehr als 4 Millionen am ersten Wochenende. easily surpassing the 1.7 million iPhone 4 units sold during that device's debut weekend last year. 1,7 Millionen hat das iPhone 4 gebracht. Mehr als 4 Millionen, das ist also nochmal mehr als eine Verdoppelung, ist das 4S über den Ladentisch gegangen. Huch, how disappointing. Na? Also ja, ist einfach mal schlicht und ergreifend beliebt, das Teil. Wobei ich jetzt auch schon, also es gibt verschiedene Berichte. Einmal, das 4S hat wohl ein Problem, weil man eine SIM mit PIN drinne da reintut. Das PIN-Anlocken, das schafft es wohl nur besonders lärmarschig, beziehungsweise verliert innerhalb übersichtlicher Zeit ganz schnell wieder den Netzzugriff. Huch. Und das andere Problem, was das 4S wohl haben soll, wenn man da irgendwie Datenübertragung macht, dass der Akku nicht so lange hält wie beim 4. Also der Akku scheint tatsächlich ein bisschen weniger Power drauf zu haben, als für das Gerät nötig wäre. Weil es, wenn ich die Gerüchte richtig im Hinterkopf habe, ist es ungefähr der gleiche Akku, der im iPhone 4 drin ist. Allerdings haben wir da jetzt eine Dual-Core-CPU, die also so vielleicht schätzungsmäßig nicht unbedingt gleich das Doppelte an Power verbraucht, wenn sie läuft, aber zumindest ein Schwapp mehr. Ups. Aber hey, also PIN-Geschichte ist aber, glaube ich, auch noch nicht hochoffiziell bestätigt. Also Telekom hat bestätigt, aber Apple hat noch nicht bestätigt. Ich gehe auch mal davon aus, dass vor diesem Wochenende sowieso noch nichts an Reaktionen kommt. Weil eine Woche braucht Apple nun mal, bis es irgendwie eine offizielle Reaktion auf irgendwelche Blabla-Geht-Geschichten gibt. Na, Antenna-Geht haben sie sich doch auch erstmal eine Woche Zeit gelassen. Dann gab es die Pressekonferenz, wo Steve sagt, ja, you're holding it wrong war die Mail. Die Pressekonferenz, wo es dann heißt, ja, okay, gib kostenlose Bumper. Punkt. Schon ist das Ding aus den Medien verschwunden. Ne, vor allen Dingen, weil danach dann ja auch bekannt wurde, dass übrigens bei diversen anderen Smartphones, wenn man die halt an der einen entscheidenden Stelle anfasst, die muss man erstmal finden, aber wenn man die eine entscheidende Stelle irgendwie abdeckt, da kann einem locker passieren, dass die ein Problem haben. Und genau dieses Problem hat das 4S ja nicht, weil es ja zwei verschiedene Sende- und Empfangsantennen fürs 3G hat. Und mutmaßlich das auch der Grund ist, weswegen beim 4S sich das 3G übrigens gar nicht mehr abschalten lassen soll. Aber ja. Na, so, von daher, da warten wir mal drauf. Also ein 501 wird wahrscheinlich schon irgendwo in der Pipeline rum sein. Dann habe ich am Dienstag, nachdem ich dann irgendwie den Dienstag da doch plötzlich auf einen Schlag sehr viel mehr Zeit hatte, als ich ursprünglich vermutet hatte, bin ich da einfach mal nach Jungfernstieg gefahren und da in den Laden rein. Und dann haben wir erstmal mich nach einem Eini erkundigt. Nein, hatten sie keins. Die Geschichte davon kommt am Ende. Oder nach einer Eivene. Hatten sie auch keine. Ein Ei haben sie auch immer noch nicht. Ich weiß auch nicht. Und da habe ich dann aber mal die Gelegenheit genommen und mich mal über die Smart Playlists ausgeheult. So, und anders als ich das bisher immer erlebt hatte, hat der Store-Mitarbeiter da nicht nur verständnisvollen Gesichtsausdruck aufgesetzt und genickt und gesagt, ja, das ist schlimm, sondern ist mit mir dann gleich zu einem der da stehenden Macs gegangen und hat via Express Lane, heißt das Ding, ein Support-Ticket aufgemacht. So von wegen hier, Optionen hier da, mal kurz irgendwie Minimumbeschreibung und ja, mehr Details können sie dann mal telefonisch einreichen. So, da gab es dann auch eine Mail an mich zu Hause. So von wegen, ja, hier 0180 Quietsch-mich-tot-Nummer anrufen, da kannst du dann irgendwie ausführlich erzählen. Ja gut, auf 0180-Nummern reagiere ich irgendwie empfindlich, ich weiß auch nicht. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe rausgefunden, dass man die Store 0800 Apple-Nummer anrufen kann und dann auch zum Support kommt, wenn man die 2 drückt. Und dann landet man letztlich bei AppleCare, aber hey. Und da habe ich dann einfach mal meinen Hilfe, die Smart-Playlist-Reihenfolge auf dem iPhone ist anders als in iTunes. Dieser Fehler tritt erst auf seit iOS 5 geschildert. So, vor allen Dingen, weil ich auch nachweisen konnte, dass es nicht an iTunes lag, weil iTunes habe ich ja einen Tag vorher schon abgedatet gehabt, da war ja auf den iPhones alles immer noch hübsch. Na, von daher nachweislich ein Fehler, der irgendwie in iOS 5 drin steckt. So, was dann nämlich passiert ist, dass erstmal der erste Mitarbeiter das aufgenommen hat und gesagt, okay, ich frage mal meinen Chef, ob das irgendwie ein bekanntes Problem ist. Ich lege sie mal eben wieder in die Warteschleife. Ja, kein Problem. Gut, die Musikqualität ist übers Telefon nicht so großartig, aber hey. Hat er irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 5 Minuten sich mit irgendwem unterredet, kam dann wieder und meinte so, ja, er hätte jetzt auch mal mit seinem Chef geredet, das müsse eine Etage höher weitergegeben werden. Da gibt es nur einen Haken, bei denen ist irgendwie eine Warteschleife von 20 Minuten angesagt. Habe ich gesagt, ja, ich habe hier die 0800-Nummer angerufen, ich habe heute auch nichts Dringendes vor. Von daher machen wir das doch einfach. Telefon hängt eh am Strom, ist mir doch Hupe. So, na gut, dann habe ich dann irgendwie, okay, es waren dann keine 20, sondern mehr so 30 Minuten gewartet. Und jedenfalls, also habe ich jetzt mein Playlist-Problem geschildert. Das ist jetzt offiziell Richtung Engineering gemeldet. Oder anders ausgedrückt, ja, Apple weiß jetzt hochoffiziell aller spätestens davon, dass es dieses Problem gibt. Und er meinte, er meldet sich bei mir, wenn es dann irgendwie Neuigkeiten gäbe. Hat sich jetzt noch nicht wieder gemeldet, von daher keine Ahnung, wo das Ticket jetzt gerade rumliegt. Und ich habe da auch noch den hilfreichen Hinweis versucht zu geben. Ja, übrigens, wenn ihr den Code irgendwo euch mal inspirieren lassen wollt, in 4.3 hat es funktioniert. Nehmt den. Na, ja, mal gucken. Na, also mein Smart-Playlist-Problem ist definitiv gemeldet. Und ja, also ich hoffe drauf, dass es dann vielleicht irgendwie mit einem iOS 5.1 gefixt werden könnte. Weil dass es irgendwie in 5.0 irgendwas schon gefixt wird, da glaube ich mal nicht dran. Also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie das Musikabspiel-Dingens da an diversen Ecken noch knifflig ist. Also ein Problem hatte ich dann auch am Dienstag, dass irgendwie der Musikplayer sich geweigert hat, mein Teil 3 vom Comport nochmal wieder in der dummen Playliste unterzubringen. Der taucht da einfach nicht auf. Gut, bin ich hingegangen, hab den da per Hand da reingeklebt. Gut, klebt er hinten dran. Ich gesagt, nein, schieb den nach vorne. Nö, klebt er wieder hinten. Also irgendwas ist da noch strubbelig, ich weiß auch nicht. Na, genauso wie eben nochmal wieder festgestellt, ja, es ist tatsächlich ein Fehler, wenn ich irgendwie während der gerade irgendwas abspielt, den Kopfhörer rauszupfe und den dann hinterher wieder reinstecke, dann passiert manchmal, nicht immer, aber manchmal schafft das dann nicht, das Weiterspielen loszulegen. Also er fängt da mal kurz an und bleibt dann wieder stehen. Drücke ich nochmal auf den Fernbedienknopf am Kopfhörer, spielt er wieder und bleibt wieder stehen. So, beim dritten Mal ist er dann irgendwie zum nächsten Titel übergegangen. Hä? Also logisch ist das auch alles noch nicht. Aber ja. Also jedenfalls mein Smart-Playlist-Problem, über das ich mich ja jetzt auch schon ausführlich ausgeheult habe, habe ich bei Apple ganz hochoffiziell eingeworfen, ist jetzt ganz hochoffiziell irgendwo in Richtung Engineering unterwegs. So, keine Ahnung, wie viele Tickets die da rumliegen haben, keine Ahnung, wie hoch priorisiert es ist. Wahrscheinlich nicht das höchst priorisierteste aller möglichen Tickets. Ich könnte mir vorstellen, dass SIM-PIN funktioniert nicht eine höhere Priorität haben könnte. Vor allen Dingen, weil alle Indizien darauf hindeuten, dass es sich nicht um einen Hardware, sondern um einen Software-Defekt handeln könnte. Mutmaßlich irgendwo im Baseband. Aber ja, so, habe ich jetzt jedenfalls mal ganz hochoffiziell ein Ticket bei Apple eingeworfen. Ja, schauen wir mal. So, dann gibt es mal wieder Mini-Pad-Gerüchte, weil irgendwer irgendwo behauptet hat, Apple würde sich mal 7,85 Zoll Displays angucken. Das kann ja nur ein Mini-iPad sein. Ja, ist das gleiche wie das iPhone Nano, von dem immer nur die Gerüchterstatter irgendwas gehört haben wollen? Niemand sonst? Ja? Also ich meine, was ich mir vorstellen könnte, was irgendwann mal passieren könnte, ist, wenn es ein Retina-iPad gibt, also eins mit doppelter Auflösung halt, dass es dann auch irgendwann geben könnte, ohne dass man sich massiv verrenken muss, dass dann wieder mit halber Pixelanzahl, aber dann kleinerer Größe ein Gerät auf den Markt kommen könnte. Da weiß ich aber nicht, ob das auf 7, Quietsch kommen kann, weil bei einem 9,7 Zoll leuchtet mir das nicht ein, dass man dann bei der Hälfte bei 7 rauskommt. Das wären dann eher 4,5 oder ob das dann lohnt. Also ja, die Gerüchterstatter behaupten jedenfalls, dass Apple sich Testmuster von 7,85 Zoll Displays habe schicken lassen, die als Basis für ein neueres, kleineres iPad-Modell herhalten sollen. Ja, also gehe ich mal davon aus, ist mal wieder derselbe Blödfug wie das iPhone Nano und kommt hoffentlich nicht. Na, also es gibt auch irgendwie keinen offensichtlichen Grund, warum Apple das wollen sollte, weil die iPads verkaufen sich wie geschnitten Brot. Na, wie war das irgendwie? Ich weiß nicht, ob das eine offizielle Summe war, aber irgendwie Android-Tablets verkauft 3, irgendwas Millionen. Ja, das ist verglichen mit iPads wie viele Quartale? Was? Nur eins? Ja, also von daher, ja. Dann soll angeblich Steve Jobs 2009 bei Dropbox aufgeschlagen sein und denen ein Kaufangebot unterbreitet haben, was die nicht angenommen hätten. Soll und angeblich ist auch schon alles, was ich dazu sage, weil... Ja, also irgendwer hat behauptet und So, dann waren mal wieder Quartalszahlen am 18. Dienstagabend. Und zwar ist es, also die Meldungen, wenn man sich nicht mit den Details befasst, Apple bleibt hinter den Erwartungen zurück. Frage, welche Erwartungen? Nicht Apples Erwartungen, sondern die Erwartungen von irgendwelchen dummen Analystenschweinen. Die nämlich davon ausgegangen sind, ja, und Trilliarden an iPhones verkaufen die, ja, lustig. Allerspätestens, nachdem die Gerüchte rauskamen, durfte jedem, der irgendwie bis 5 zählen kann, klar sein, dass da vielleicht irgendwann ein neues iPhone rauskommen könnte. Was übrigens in das Quartal nicht mehr reinzählte. Und dass man vielleicht dann auch einfach mal einen Moment warten könnte, um zu gucken, was da kommt und eventuell möglicherweise für denselben Preis ein größeres Gerät kaufen könnte. Na, und sie haben ein eigentlich schon wieder Rekordquartal hingelegt und sie haben auch irgendwas in 20 Millionen iPhones verkauft. Das sind halt nicht die 25 Millionen, die irgendwelche Analystentrottel sich überlegt haben. Aber ja, also ich meine, die Erwartungen von irgendwelchen Analystentrotteln basierten bisher wahrscheinlich drauf, dass Mitte des Jahres das neue iPhone rauskommt. Ja, da sind sie locker drüber geblieben. Die Verkaufszahlen sind gigantisch geblieben. Da ist auch nichts runtergestürzt von. So, aber nachdem dann die Gerüchte immer lauter wurden, dass da ja nun irgendwie ein neues iPhone kommen müsste und dass das ganz großartig sein würde, wird wahrscheinlich jeder, der sich dafür interessiert, mitbekommen haben können, dass es vielleicht sich lohnen könnte, einfach mal 3 Wochen zu warten und zu gucken, was dann kommt. Huibu. Na? Und, schreibt Gruber, the stock price is down almost 7% in after hours trading. Probably a good time to buy. Na, weil, also ich meine, das ist irgendwie Apple auf dem abstürzenden Ast wäre. Sagen wir mal, so sieht nicht so aus. Vor allen Dingen, weil sie jetzt auch schon angekündigt haben, ja, und das nächste Quartal, da gehen wir mal von gigantischen Gewinnen bei aus. Weil, also hallo, ne, wir haben innerhalb von 3 Tagen 4 Millionen iPhone 4S an den Käufer gebracht. Mehr als 4 Millionen innerhalb von 3 Tagen. Wenn wir auch nur annähernd die Geschwindigkeit beibehalten, dann fröhliche Weihnachten. Dieses Quartal wird groß. Ah, also, ja. So, dann die Frage hatte ich mir ja auch schon gestellt, was dann eigentlich mit den Remembering Steve Mates so passieren würde. Turns out, ja, Apple veröffentlicht die, also zumindest einige von denen. Nämlich auf der Steve Jobs Tributseite tauchen dann so, wenn man sich die anguckt, dann so der Reihe nach irgendwie Mails auf. Meine habe ich jetzt noch nicht gefunden, logischerweise. Die ist aber auch ein ganzes Stück länger als das, was da sonst so rumstand. Aber hey... Hätte ich mich so kurz geäußert wie einige da, ich weiß nicht, ob das so viel geholfen hätte, wie es nun mal hat. Von daher, ja. One thing they all have in common, from personal friends to colleagues to owners of Apple products, is how they've been touched by his passion and creativity, said Apple. Ja, ja. Vor allem, weil jetzt auch irgendwie schon wieder aus der Steve Jobs Biografie Details raussickern, so von wegen, ja, Steve hätte sich tatsächlich irgendwie, als der Krebs entdeckt wurde, eine Weile geweigert, sich operieren zu lassen. Wait, what? Er hat einen Pankreaskrebs, der rein zufällig zu der seltenen Art gehört, die man tatsächlich operativ behandeln kann, und er wollte sich nicht operieren lassen? Was dann eventuell möglicherweise vielleicht auch irgendwie zu seinem frühzeitigen Tod hätte beigetragen haben können. Hust. Aber ja. So, dann ist irgendwie eine Mac-Malware aufgetaucht, und zwar in Flashback.c. Trojaner-Ding, das tarnt sich als Flash-Update. Und wenn man das Ding installiert, dann deaktiviert es das automatische Malware-Update, was einmal pro Tag nachguckt, ob Apple eine neue Liste an Malware hat. Ja, also, ja, ist ein Trojaner, oder anders ausgedrückt, es kommt auf den Rechner auch nur, wenn man da selber was tut, was dann übrigens auch ganz deutlich zeigt, dass die Bezeichnung Trojaner für das Bundeswanzenvieh gerade Blödfug ist, weil das kommt auf den Rechner, ohne dass man selber was tut, sondern das wird einem da drauf getan. Das Ding ist eine Wanze, das hier ist keine. Aber ja. Dann gab es einen Steve-Ruf, nämlich Maya Masayoshi Son, CEO of Softbank, hat sich gemeldet, ja, er wäre bei dem iPhone 4S Ankündigungsdingens da auch im Publikum gewesen, hätte danach auch mit Tim Cook geredet. Der hätte einen Anruf bekommen von seinem Chef. Es ginge um das neue Apple-Produkt. Blub, blub. Also Ergebnis, am Tag bevor Steve verstorben ist, soll er noch Tim Cook angerufen haben, um sich mit dem über ein neues Apple-Produkt zu unterhalten. Oder anders ausgedrückt, bis ganz zum Ende hat der Mann immer noch an irgendwas über neue Produkte zumindest nachgedacht. Okay. Ja, irgendwie das neue Apple-Produkt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Apple in Zukunft mehr als nur ein neues Produkt auf den Markt bringen könnte. Vielleicht möglicherweise unter Umständen. So, ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie Computer auf den Markt bringen könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass die iPad-Linie Updates erfahren könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Touch-iPods irgendwann mal wieder aktualisiert werden könnten. Und die iPhones und also alles, was das irgendwie zeigt, ist, da gibt es also einen Menschen, der behauptet, Tim Cook hätte einen Anruf bekommen von Steve. Und zwar am Tag, bevor Steve gestorben ist. Ja, blub. So, dann Samsa Tent, habe ich auch beim Daring Fireball geklaut. Und zwar soll irgendwie Samsungs Mobilchef hätte gesagt, the Galaxy Nexus Smartphone, also es gibt ein neues Galaxy Smartphone, das war ja auch schon zu erwarten, und es heißt Galaxy Nexus, also ein neues Google-Telefon mit dem neuen Android 4.0, und da soll der Chef verkündet haben, is designed to bypass potential legal attacks from Apple Inc. So frei nach dem Motto, ja, na, dieses Mal haben wir extra großen Wert drauf gelegt, dass wir nicht Apples Patente verletzen. Okay. Da gab es jetzt allerdings auch schon eine Zurückrudermeldung. Nein, das stimmt ja gar nicht. Wir haben überhaupt nicht darauf geachtet, dass wir irgendwelche Patente nicht verletzen. Wir verletzen alle Patente weiter. Oder so. Now we will avoid everything we can and take patents very seriously. He's coming to an embargoed until Wednesday. Mein Gruber is opposed to all their previous phones. Na, also, wenn sie sich hinstellen und jetzt verkünden, ja, und wir tun jetzt alles, dass wir die Patente nicht verletzen, im Vergleich zu bisher, oder wie? Na? Aber ja, so. Dann soll es einen Neutrino-Fehler gegeben haben. Und zwar hat ein Physiker Ronald A.J. Van Elburg behauptet, ja, also die 60 Nanosekunden, die Neutrinos ja am CERN zu früh gemessen wurden, das läge ja daran, dass die Satelliten beim GPS sich ja auch schon während sie sich bewegen, auch bewegen. Und wenn man den Effekt mit einbeziehen würde, dann käme man auf 64 Nanosekunden Abweichung. Was ja irgendwie zu 60 Nanosekunden durchaus ganz gut passen würde. Der Scherz an der Sache ist, dass allerdings das Papier, was der da rausfallen lassen hat, der angebliche Wissenschaftler, das hat er auch ganz schnell wieder zurückgezogen, weil jemand hat ihm mal erklärt, wie GPS funktioniert. Und turns out, er hat da selber genügend dicke Fehler drin gehabt oder anders ausgedrückt, das riecht alles irgendwie noch nicht nach. Da hat jemand jetzt tatsächlich seinen Finger auf einen Fehler gepackt. Plus, wenn es etwas so Triviales wäre wie, ja, die haben einfach irgendwie einen Faktor bei der Berechnung komplett rausgelassen. Und zwar ging es da irgendwie um Zeitmessung. Ja, hey, Scherz, Zeitmessung haben sie auch schon mal mit zwei Atomuhren direkt vor Ort gemacht. Ja, und zwei Atomuhren, die direkt vor Ort stehen, da ist die Auswirkung von Einstein doch eher gering. Das sind nicht Satelliten, die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit im Orbit bewegen. Ja, also Blödfug. Das ist Blödfug. Aber hey, irgendwer hat behauptet, er hätte da irgendwie rausgefunden, wie das ginge. Ja, ja. Gab es am Dienstag. Dann am Montag war die Enquetsche mal wieder dran. Die Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft hat sich zusammengesetzt und offiziell ging es um Netzneutralität und sie haben sich darauf geeinigt, dass sie sich nicht darauf einigen konnten. Oder anders ausgedrückt, aus dem ganzen Enquete-Scheiß ist jetzt ungefähr gar nichts rausgekommen. Eigentlich hätten die übrigens inzwischen schon alle Zwischenberichte fertig gehabt haben sollen und irgendwie mal wieder mit dem Arbeiten anfangen sollen. Aber Ergebnis der ganzen Geschichte ist, sie kommen irgendwie nicht dazu, wegen weil Blob. Ja, sie haben irgendwie nur so Dunstkreis-Parteilinien festzementiert. Ja, ich meine, da brauche ich auch keine Enquete-Kommission zu. Da kann ich den ganzen Scheiß auch gleich komplett sein lassen. Ja. Schwupp. So, genau. Galaxy Nexus habe ich mir dann hier am Mittwoch auch nochmal separat draufgeklebt. Google hat nämlich das nächste Androiden-Telefon inklusive oder die nächste Androiden-Software-Version inklusive Referenztelefon angekündigt. Und auch schon angekündigt, also irgendwelche Engineers von Google, die Sourcen von Android 4.0, die würden soon veröffentlicht. Also irgendwann. Weil, ihr wisst ja, Android ist so open, dass man von Honeycomb den Source genau gar nicht bekommt. Aber ja, also das soll dann irgendwie im November auf den US-Markt kommen. Ich gehe mal davon aus, vor Weihnachten wird es außerhalb von USA nur in sehr wenigen Ländern auftauchen. Oder anders ausgedrückt, das ist nichts, was sie ernsthaft verkaufen wollen. Plus die spannende Bonusfrage, wie sieht es eigentlich mit anderen Nexus-Telefonen aus? Denen war ja versprochen worden, dass sie immer die neueste Androiden-Version kriegen. Ist schon irgendwo verkündet, wann die denn mal ein 4.0 kriegen? Aha, also schätzonometrisch nein. Und wenn man nicht alle 3 Monate ein neues Nexus-Telefon käuflich erwirbt, ist man eh gearscht. Aber ja. Immerhin sollen da jetzt im neuen Androiden-Betriebssystem so Features drin sein wie Glotz an to Unlock. So, von wegen, man hält sich das Ding irgendwie vors Gesicht, muss dann einmal kurz dumm gucken und wenn einen das Gerät dann erkennt, dann entsperrt es sich selbsttätig. Oder, was war noch? Achso, jetzt soll auch irgendwie ein Feature drin sein, dass man Anwendungen, auch Anwendungen, die im System eigentlich sauber integriert wären, abschalten können soll. Dass sie weder CPU verbraten, noch irgendwo Platz auf einem Bildschirm belegen. Auch nicht als Icon. Da kann man dann immerhin die ganze Nagware von irgendwelchen Providern abschalten. Ja, also es klingt wie, ja, was dann auch noch irgendwo rausgefallen ist, der Andy Rubin soll verkündet haben, nein, also für eigene Anpassungen von Software an Tablet-Geräte, da wäre er ja gar nicht für. Ja, wenn die dann nicht angepasst wird, also ich meine, Androiden-Geräte gibt es ja in allen möglichen Größen und Formen und Farben und was weiß ich nicht noch. Wenn die alle nicht mehr angepasst werden an die jeweiligen Geräte, auf denen sie laufen, mag ja sein, dass die API das irgendwie unterstützt, aber ob die dann noch halbwegs funktionabel aussehen, ist dann eine ganz andere spannende Frage. Aber ja, Google halt. Dann ist ein Stuxfolger entdeckt worden, nämlich auf Computern in Europa ist laut Experten eine Art kleiner Bruder des berüchtigten Computerwurms Stuxnet entdeckt worden. Die neue Software, die den Namen DuQ bekam. Und zwar deswegen, weil die temporäre Dateien mit Dateinamen irgendwas DQ irgendwas anlegt. Ist ein Trojaner, nein, ist eine Wanze. Ist ein Trojaner, ist ein Ausschnüffel, aber ein Trojaner ist es trotzdem nicht. Na egal. Ist jedenfalls ein Stück Software, der Entwickler von Industrieanlagen ausspähen sollte. Berichtet die IT-Sicherheitsfirma Symantec. Das Alarmierende an DuQ enthalte Teile des Softwarecodes von Stuxnet, des berüchtigten Virusprogramms, das wahrscheinlich das iranische Atomprogramm sabotieren sollte. Die Software sei so programmiert, dass sie sich nach 36 Tagen automatisch von den Rechnern entfernt. Das ist übrigens eine Wanze, wie sie sich gehört. Die entfernt sich und wenn die sich entfernt, entfernt sie sich wohl auch relativ tiefgreifend. Gräbt sich allerdings auch beim Eingraben verdammt tief ins System ein. Aber hey, nach 36 Stunden ist das Ding weg. Liebe Bundesinnenpfeifen! Wenn ihr sowas da machen wolltet, dann müsstet ihr allerdings ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, als das, was ihr bisher tut. Na, also es gibt da also auch laut Symantec sollen die Entwickler Zugriff auf die Sourcen von Stuxnet gehabt haben und nicht nur auf die Binaries. Woran man das erkennen soll, ist mir nicht so richtig eingängig, aber ja, haben sie behauptet und mei, mag sein. So, dann gibt's Space, White JSC, nämlich laut Flametrench hat das Houston, wie heißt denn das Ding? Ein White Room jedenfalls bekommen in Houston. Weil die kriegen ja kein Shuttle, kein ehemaliges. Und da sind ja einige Leute irgendwie ganz dolle böse stinkig geworden, weil sie hätten sich doch ein Shuttle verdient. Und was sie jetzt aber kriegen sollen, ist von Pad 39b, also dem, was ja schon zusammengebröselt wurde, da den weißen Raum, den die Astronauten als letztes vorm Eintritt ins Shuttle benutzt haben. Beziehungsweise was halt immer am Shuttle dran klebte, wenn da eins stand. So, und da kommt jetzt irgendwie nach Houston ein so ein Ding. Space Center Houston is building a facility to display the access arm and other important shuttle program artifacts and explore a shuttle mock-up now on display at the KSC Visitor Complex. Ja, blub. Dann Galileo hätte eigentlich am Donnerstag Nachmittag, und zwar um 1:02:34 starten sollen, und zwar aus Guayana, französisch Guayana, vom ESA-Startkomplex. Die haben da vor einigen Jahren nämlich gebaut eine Startrampe für Soyuz-Raketen. Inklusive irgendwie, da sind Öffnungen in dem Ding drin. Wir haben zwar keine Ahnung, wozu das gut ist, aber wir bauen das mal ganz haargenau nach. Weil wir wollen nicht, dass am Ende hier irgendwas nicht funktioniert, was in Russland funktioniert. Und da sollten eigentlich gestern, von mir aus gesehen, 2 Galileo-Satelliten gestartet werden auf der Soyuz. Da gab es dann allerdings irgendein Problem mit der Rakete. Deswegen steht das jetzt an für in einer halben Stunde ungefähr, nämlich 12.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit am Freitag. Und soll dann da jetzt irgendwie starten. Galileo ist ja irgendwie das Europäische. Wir bauen uns auch ein GPS. Brauchen wir halt. So, soll dann irgendwie heute starten. Mal gucken, ob das klappt. Wenn das klappt, dann hätten wir da zwei Dinge auf einmal. Nämlich einmal einen ernsthaften Start von den ersten Galileo-Satelliten. Das sind, glaube ich, die ersten. Oder gab es da schon irgendwelche Testsatelliten? Ich glaube, es gab irgendwelche Testsatelliten. Aber jedenfalls also die ersten echten Galileo-Satelliten. Plus einen Sojus-Start mal nicht aus Russland. Oder Weißrussland oder sonst irgendwas da in der Gegend. Kasachstan. Was weiß ich. So, dann Pseudo Plus. Hatte das Google Watchblog, habe ich da einfach mal bei River gefunden. Nämlich Google hat verkündet, dass sie bei Google Plus jetzt auch Pseudonyme zulassen wollen, dann irgendwann demnächst mal. So, bei denen ist gerade irgendwie großes Umbauen. Dann kann man da sich sowohl irgendwie mit einem Google Apps Account da auch anmelden, als auch dann irgendwelche Pseudonyme nutzen. Blablub. So, genau, und dann kommt die Trombi-Meldung ganz zum Schluss. Nämlich ging los letzte Woche war es schon so, dass mein linkes Knie, da hatte ich mal vor 20 Jahren irgendwie einen Knochenknubbel, Exostose, sagt der Mediziner, das musste mal weg, weil das hat irgendwann angefangen weh zu tun, auf den Nerv zu drücken. Und zwar immer dann, wenn ich das Knie gebeugt oder gestreckt habe. So, was man ja doch im Laufe eines Tages noch ein paar Mal tut, wir haben jetzt übrigens um 12. Und so ähnlich fühlte sich das letzte Woche dann auch schon mal an. Aber das ist dann wieder weggegangen. Da dachte ich mir, na gut, ist ja harmlos. Nun ist dummerweise am Sonntag, also vor fast genau einer Woche, ist das Ding wieder aufgetaucht. Und ich habe gesagt, irgendwie ist das nicht hübsch. Also wenn das am Montag nicht deutlich besser ist, dann gehe ich mal zum Arzt. Habe mich auch schlau gemacht, was für einen Arzt ich denn da aufsuche. Naja, so ein Orthopäde könnte sich empfehlen. So, nun hat es sich nicht verbessert. Ich bin dann also am Montag erstmal zum Orthopäden nach Rahlstedt gefahren. Die hat da mal einen Blick drauf geworfen, hat gesagt, okay, das röntgen wir erstmal. Ja, nö, ist harmlos. Dann, das sieht ja außen rötlich aus. Könnte sein, dass das irgendwie eine Hautgeschichte ist. Gehen Sie mal zu einem Hautarzt da hinten. So, was ein Glück, dass in Rahlstedt die Ärzte relativ dicht beieinander sitzen da zumindest. Da bin ich zu dem hingegangen, der hat da einen Blick drauf geworfen und hat gesagt, nee, der Verdacht auf Thrombose. Gehen Sie mal zum Internisten. Bin ich also wieder zurück in das gleiche Haus, ein Stockwerk höher. Ich hasse übrigens Treppen. Insbesondere, wenn das Knie nicht mitspielt. Durfte dann da irgendwie erstmal 2 Stunden im Wartezimmer abhängen. Baumel. Und der hat dann mal, irgendwann kam er dann an und hat da sein Ultraschallgerät genommen, hat da geguckt, ja, da die Vene ist zu. Also eine Thrombose, aber es ist keine Thrombose, sondern eine Thrombophlebitis. Bäh. So, jetzt habe ich dann erstmal die Woche Krankschreibung bekommen. Deswegen konnte ich am Dienstag auch im Apple Store im Jungfernstieg aufschlagen. Und was ich dann auch bekommen habe, so ein Kompressionsstrumpf. Großartig, das Teil. Nein, wirklich großartig. Und die Order, das Ding jetzt auch noch eine ganze Weile weiterzutragen. Plus, was ich auch bekommen habe, Spritzen zum Selberspritzen. Juhu. Die sind allerdings so super dünn, dass ich fast nicht mitkriege, wenn ich mich spritze. Okay, heute habe ich es mal mitgekriegt. Aua. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber ja, so. Also hier Thrombosespritzen halt. Aber nicht ganz so schlimm wie Heparin, was ich noch aus dem UKE im Hinterkopf habe. Ja, da habe ich ja noch lebhafte Erinnerungen dran. So, und jedenfalls war ich jetzt also die Woche krankgeschrieben, was jetzt allerdings auch schon wieder funktioniert. Seit vorgestern irgendwann, gestern oder spätestens, tut es nicht mehr weh, wenn ich mein Gewicht drauf packe. Ist jetzt nur noch beim direkten Gegenkommen gegen die Ecke da so ein bisschen empfindlich. Also ich vermute mal, irgendwas ist da auch noch nicht ganz aufgelöst. Und ansonsten ist das alles relativ harmlos. Deswegen wusel ich hier wieder rum. Ich habe mir schon überlegt, also wenn das heute irgendwie nicht geht, dann meditiere ich nochmal, ob ich mich irgendwie von der Ärzte nochmal krankschreiben lasse. Aber gut, da war ich dann gestern schon mal und habe mich mal schlau gemacht, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht. Naja, ich soll da die Spritzen weiternehmen, bis die alle sind. Und ja, hier das Strumpfzeug prophylaktisch noch eine Weile weitertragen. So, nur nachts brauche ich es nicht, zum Glück. So, genau, deswegen bin ich ein Trombi. So, dann kommen wir in der Musikecke an hier. In der Musikecke wohnt ein Stück Musik, da bin ich mir sogar einigermaßen sicher, dass ich das schon mal in der Best-of seit 200 Musikecke rumliegen hatte, aber das ist mir egal. Nämlich Justin Hopkins and the Guild, Someday, 4 Minuten 25 lang. Ich habe da jetzt auch nicht nachgeguckt, wann ich das vielleicht eventuell schon mal gespielt haben könnte, weil, nö. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Stück aus Fora, das ideale Happy-Sad-Verhältnis, 2 Minuten 53 lang. Bei Fora rausgefallen am 26.08.2010. Das ist auch schon über ein Jahr alt und noch nicht ein einziges Mal verwendet. Zis, zis, zis. Aber ja, so, dann ist der nächste Button grau. Kann man hochscrollen, Teil 3 ist grün. Na, na, na, na, na, Teil 2 ist grün. Teil 1 kann ich da oben drauf tappen, ist auch grün. Genau, so, dann sage ich mal, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Für den Fall, dass ihr irgendwie mir Feedback zukommen lassen wollt, weil ihr findet, meine Android-Coverage war sehr dünn. Was vielleicht auch einfach daran lag, dass es mich nicht dringend interessiert hat, plus eine Veranstaltung gewesen ist, die irgendwann ganz früh morgens hiesiger Zeit war. Und ich dann so überhaupt gar keinen Bock drauf hatte, mir da irgendwelche Live-Blogs nachträglich anzugucken. Weil ich Androiden-System auch nicht so unheimlich spannend finde, beziehungsweise das Galaxy Tab, was ich zu Hause liegen habe, sowieso keine Updates bekommt. Aber ja, so. Und jedenfalls, also für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr zum Beispiel einen Tweet at Comport adressieren. Das sollte ich mitkriegen. Bei Google Plus eine Erwähnung von mir fallen lassen oder einen Kommentar im compiblog.de, Comport 288 Teil 3, deponieren oder eine Mail schreiben an comport@me.com oder compiblog@googlemail.com. Das sind beides Accounts, an die ich rankomme, wo ich es mitkriegen sollte, vor allen Dingen, weil die iPhones beide im Push haben und das dann auch mitkriegen sollten. So, und dann drohe ich damit, dass ich voraussichtlich eventuell möglicherweise unter Umständen in einer Woche wieder unterwegs sein könnte, wenn ich nicht irgendwie mir eine neue Thrombophlebitis zulege oder irgendwas anderes Leckeres. Oder irgendwas anderes dazwischen kommt, genau. So, und dann viel Spaß mit Justin Hopkins and the Guild, Someday, und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. So help. for you. Well, someday I will run out of the odds, going right into you. Well, someday I'll be good. Well, someday I'll be good for you. Well, someday. Not realistic to expect to be smiling and laughing and ecstatically joyful every minute of every day. That's not what this is about. But what it is about is trying to spend as much of our life as possible above the line, in the positives, thriving and flourishing as best we can despite whatever's going on around us. And that means during some tough times, there'll be some negative emotions. And again, one of the greatest myths that I spend a lot of time debunking is that we should be smiling and laughing all the time, that it's inappropriate to experience. Actually, I don't even like calling them negative emotions. That's what, as a clinical psychologist, that's what we were trained to think, that things like depression and stress and anxiety are quote-unquote negative emotions. I don't like that because it somehow implies that they're inappropriate. They're totally appropriate at times. It's perfectly appropriate and normal and understandable. In fact, it's healthy at times to experience sadness, to experience grief, to experience stress or frustration or anger. These are normal human emotions. Now, we don't want them to go too far. We don't want to have too many of these things. And that's what this model, the metaphor that some positive psychologists have used in recent times, is that it's like a sailing ship. Positive emotions are the sails, the beautiful sails that power us forward. But underneath the water is the keel. And we need that for stability. And that's like the negative emotions. We need negative emotions to ground us at times. We can learn from them. They're healthy and appropriate, as I said. But the trick is getting the balance right. And interestingly, three or four completely different fields of research have all come up with this magic number. They've come at it from completely different angles. And what we now know is that to live a flourishing, thriving life, you don't have to be happy every minute of every day. It's not about experiencing positive emotions all the time. But what we do want to strive towards, as best we can, is to have three positive emotions and experiences for every one negative one. It's not enough to have one to one. So I think in the past we might have argued that every day, every bad experience you have, if you can counterbalance that with a positive experience, then that'll be okay. We want more than that. We want three to one. And that's what we know. We know that in for individuals. We know that in a team context. The same magic number has come up when we've looked at team performance in the workplace. Three positive comments for every negative comment. If we can do that sort of thing in relationships, in teams, for individuals, then that's what flourishing is about. And there's a few important things about that. Notice, it's not 100 to 1. You know, there's a fine balancing. If you get 100 to 1, that's probably too much of a good thing. And it's also, it's not 100 to 0. So again, we need to, and it's appropriate to experience some negative emotions. These are healthy, they're grounding. And that's important to understand, is that if we don't understand what happiness really is, we can't achieve it. And happiness, although this might sound sort of internally inconsistent, happiness in its truest sense also includes negative emotions, if that makes sense.